WDR 3 Kulturpartner. Das Von der Heydt Museum Wuppertal zeigt Édouard Manet. Ihm genügte es nicht, einen schönen sonnigen Tag zu malen, sondern er wollte hinter die Fassade schauen und das, was dahinter ist, der französischen Gesellschaft vermitteln. Seine Bilder waren wegweisend. Porträts und Figurenszenen. Seestücke und Gartenbilder. Édouard Manet. Jetzt im Von der Heydt Museum in Wuppertal. Mehr zu unseren Kulturpartnern auf wdr3.de. Es ist 19 Uhr. WDR aktuell. Die Nachrichten mit Peter Neuhaus. Guten Abend. Wir haben eine Verantwortung, eine soziale Verantwortung für die Beschäftigten bei der Air Berlin, insbesondere die natürlich im Land Berlin drohen, in Arbeitslosigkeit zu kommen. Ein Sprecher der Berliner Staatskanzlei zur Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin. Am Nachmittag wurde bekannt, es wird keine große Auffanggesellschaft für etwa 4000 Mitarbeiter geben, nur eine kleine Lösung für etwa ein Viertel der Belegschaft. Wie der Berliner Finanzsenator erklärt, sollen davon vor allem Bodenpersonal und Verwaltung profitieren. Aus Berlin Erik Graden für WDR aktuell. Ob eine solche Lösung zustande kommt, hängt jetzt von den Verhandlungen zwischen dem Insolvenzverwalter von Air Berlin und der Belegschaft ab. Wenn man sich dort auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen könne, sei Berlin bereit, diesen finanziell zu unterstützen. Eine solche Unterstützung könne in einer Höhe von bis zu 10 Millionen Euro erfolgen. Seit letztem Mittwoch hatten Vertreter von Berlin, Bayern, Nordrhein-Westfalen sowie der Bundesregierung über die Finanzierung einer Transfergesellschaft für bis zu 4000 Mitarbeiter von Air Berlin verhandelt. Bayern hatte im Endeffekt eine finanzielle Beteiligung komplett ausgeschlossen. Die Beiträge, die Nordrhein-Westfalen und die Bundesregierung hatten zahlen wollen, seien aber nicht substanziell genug gewesen, um eine Transfergesellschaft im ursprünglich geplanten Umfang zu finanzieren, so der Chef der Berliner Senatskanzlei. Im EU-Parlament waren heute Berichte über sexuelle Gewalt und Belästigung von Frauen das Thema einer Debatte. Die österreichische Abgeordnete Mlina sagte, dass sich dringend etwas ändern muss. Plötzlich sind alle schockiert und beklagen Verhaltensweisen, die schon immer existiert und das Leben vieler Frauen beeinträchtigt haben. Was sich verändern muss, ist unser Umgang mit Macht und letztlich das Machtgefüge selbst. Medien hatten berichtet, dass es in EU-Behörden mehrere Fälle von schwerer sexueller Belästigung gegeben habe. Einige Abgeordnete haben eine Resolution vorbereitet, über die morgen abgestimmt wird. Darin steht die Forderung, dass die Vorwürfe sexueller Gewalt im EU-Parlament von unabhängiger Stelle untersucht werden. Parlamentspräsident Tajani lehnt das bisher ab. Und jetzt weitere Meldungen. Das EU-Parlament hat eine neue Reisedatenbank auf den Weg gebracht für Bürger aus Nicht-EU-Ländern. Für mindestens 3 Jahre sollen unter anderem Fingerabdrücke und Porträtfotos gespeichert werden. Durch diese Datenbank sollen Grenzkontrollen vereinfacht werden, das Abstempeln von Pässen entfällt. Und es ist schneller erkennbar, ob sich jemand länger in der EU aufhält als erlaubt. Die nordrhein-westfälische Landesregierung will dafür sorgen, dass Investitionen in erneuerbare Energien einfacher werden. Nach Angaben von Energieminister Pinkwart geht es auch um ein Ausschreibungsverfahren, über das sich die Windkraftbranche beschwert. Pinkwart sagte außerdem, dass der Klimaschutzplan der Vorgängerregierung nicht nur eingehalten, sondern übertroffen werden könne. Der deutsche Menschenrechtler Steutner hat vor einem Gericht in Istanbul seine Freilassung gefordert. Er sagte, er habe noch nie eine militante oder terroristische Organisation unterstützt. Der Prozess gegen den 45-Jährigen hat heute angefangen. Er war im Juli in der Türkei festgenommen worden. WDR aktuell. Aus dem Stadion. In der zweiten Runde des DFB-Pokals kämpft Köln um den Einzug ins Achtelfinale. Der FC ist seit einer guten halben Stunde bei Hertha BSC zu Gast. Aus Berlin berichtet Guido Ringel. Es steht 0:0 und die erste Viertelstunde dieses Spiels würde ich am liebsten verschweigen, so tun, als hätte es sie nie gegeben, denn die war sehr, sehr schlecht von beiden Mannschaften. Mittlerweile ist es ein bisschen besser geworden. Wir haben jetzt 33 Minuten hier erlebt vor 25.000 im Berliner Olympiastadion. Hertha BSC ist die etwas aktivere Mannschaft. Die Mannschaft hatte 2 Chancen durch Plattenhardt und Kalou, aber was richtig schön ist, ist dabei noch nicht zustande gekommen. Es steht 0:0 in Berlin. Das Wetter in Nordrhein-Westfalen. In der Nacht ist es meistens wolkig, vereinzelt fällt auch noch etwas Regen oder Sprühregen. Stellenweise ist Nebel dabei. Die Tiefstwerte liegen zwischen 13 und 11 Grad. Morgen gibt es viele Wolken. Etwas Regen kann auch dabei sein. In Herford bis zu 15 Grad, in Dinslaken und Wuppertal maximal 16 Grad.